Aufzeichnung läuft. Da läuft's ganz hervorragend. Nochmal schönen guten Abend. Protokoll macht Gabriele. Der Bundesvorstand ist soweit vollzählig, bis auf unseren Bundesschatzmeister Stefan, der fehlt. Irgendjemand was gehört von ihm? Er ist momentan in Hamburg, Plakate hängen oder sowas. Ach, damit rum, alles klar. Gut, wir starten pünktlich 20 Uhr. Aufzeichnung läuft. Zulassung, gibt es irgendetwas gegen Gäste und Audioaufzeichnung? Dann möge derjenige sich jetzt äußern. Ich höre nichts, von daher eine Zustimmung. Gleichzeitig die Feststellung, dass wir beschlussfähig sind. Und wir gehen direkt über zu Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Wer fehlt noch, seine Stimme dazu abzugeben? Christoph. Und Michael, glaube ich, ne? Jawohl, dankeschön. Damit ist das alte Protokoll von der letzten Sitzung, das war am 18.12.2014, einstimmig angenommen. Top 2, Termin der nächsten Sitzung wäre der 29. Januar 2015, wieder 20 Uhr, hier im NRW-Mammel, im selben Raum. Top 3, Bericht des Vorstandes. Sekor, willst du gleich durchstarten? Jo, kann ich machen. Ich war seit der letzten Bundesvorstandssitzung auf Weihnachtsfeiern und Stammtischen und Kreisparteitagen. Dann war ich auf dem 31C3, also auf dem CCC-Hacker-Kongress. Dann war ich beim Neujahrsempfang der Piraten Bayern. Das ist deren Geburtstagsfeier. Ich habe mal außer der Reihe diese Woche an der Polgef-Runde teilgenommen, weil ich Christus vertreten habe, der in Hamburg beschäftigt war. Und heute war ich beim NSA-Untersuchungsausschuss, um mir den Laden mal vor Ort anzuschauen und mir einen eigenen Eindruck zu machen. Und ich muss zugeben, das ist tatsächlich ein unglaublich mühsames Unterfangen, da irgendwas Sinnvolles rauskriegen. Daneben hatte ich also die übliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, hatte einige Interviews, nichts, was jetzt irgendwie aus der Reihe geschlagen wäre. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint nicht so, dann gebe ich wieder weiter an Carsten. Ja, vielen Dank. Ich mache dann mal nahtlos weiter. Bei mir war es ähnlich. Es gab Weihnachten und Silvester. Hier und da einen kleinen Stammtisch. Ich habe zweimal an der Gensek-Mumble teilgenommen. Wir haben gestern das erste Mumble der Rechtsabteilung wieder durchgeführt. Es gab in Hannover letzten Montag eine Demo gegen den Pegida-Ableger hier in Hannover, wo wir hier 19.000 Menschen aktivieren konnten. Ansonsten Rechtliches und Tickets wie üblich. Sind da Fragen zu? Nein, danke dir. Oh, herzlichen Dank. Dann gebe ich weiter an Christus. Also ich war ebenfalls im Königstreffen in Erlangen. Dann hatte ich einen Mumble mit ein paar internationalen Piraten, um Prag vorzubereiten, was jetzt ist. Dann habe ich eine Pressekonferenz hier vorbereitet. In Hamburg. Die Pressekonferenz als solches haben wir durchgeführt mit 5 oder 6 Medienvertretern. Wir machen momentan etwas Kandidatenschulungen, Kandidatentraining, organisatorische Sachen. Dann tun wir, was haben wir da noch gemacht? Ja, organisatorische Sachen, was wir gerade tätigen. Und das sind so das, was meine Schwerpunkte momentan sind. Ja, und Interviews habe ich auch gegeben. Dankeschön, Christus. Fragen zu den Tätigkeiten von Christus? Ich sehe und höre nichts. Bernd, wärst du so nett, fährst weiter? Jo, neben den ganzen üblichen Sachen war ich auch in Erlangen beim Dreikönigstreffen. Da haben wir uns ja fast alle getroffen. Und es war auch sehr schön dort. Und dann gab es natürlich wie üblich viele Tickets, Mails, Telefonate. Inzwischen mache ich auch wieder öfters mal Veröffentlichungen auf der Website, damit es schneller geht. Gerade wenn die Social-Media-Leute entsprechend Druck haben. Habe ein bisschen getippt, habe uns veröffentlicht, habe da vielleicht letzten Samstag was gelesen. Dann gab es die Sache mit den Themenbeauftragungen. Da sind jetzt die ersten 9 Themenbeauftragungen raus und veröffentlicht und mit den Leuten gesprochen. Dann im Background Wahlkampf Hamburg gibt es immer wieder Kleinigkeiten, wo ich ein bisschen mitmische. Aktuell war es wieder mit der Piratenkarte und so anderen Dingen, Beamer-Sachen und so weiter. Dann ist gerade eine Aktionswebsite in der Mache, die hätte eigentlich schon fertig sein sollen, aber es hängt noch an ein paar Stellen, da gibt es dann demnächst mehr dazu. Dann wird es eine Landingpage geben zu der Vorratsdatenspeicherungssache, die jetzt da gerade wieder aufkeimt. Habt ihr ja alle in den Medien mitverfolgt, nehme ich an. Und so natürlich diverse AG-Sitzungen, SG-Sitzungen und ja, andere Sachen mit Technik-IT, auch diverse Gespräche mit Bundes-IT über Dinge, die gerade laufen oder auch in Zukunft angedacht sind. Gibt es dazu Fragen? Ich sehe den Cola am Mikrofon. Hast du eine Frage zu Bernd, Cola? Yep. Wo sind die Themenbeauftragten Sachen veröffentlicht? Habe ich nicht mitbekommen. Auf dem Vorstandsportal. War ich heute? Habe ich nicht mitbekommen. Dann hat es eventuell derjenige, der sie dort veröffentlicht wollte, ne, noch nicht geschafft zu tun. Aber veröffentlicht haben wir es letzte Woche am Dienstag in der PolGF-Runde. Also in die Öffentlichkeit. Das habe ich mitbekommen, dann bin ich auf dem Laufenden. Danke. Okay. Weitere Fragen an Bernd? Ich sehe niemanden mehr im Mikrofon. Bernd, vielen Dank. Jetzt wäre nochmal Stefan dran, wenn ich das richtig sehe. Der ist ja in Hamburg aktiv und von daher nicht anwesend. Lothar, kannst du das übernehmen? Ja gut, Kontostände, so wie sie heute aktuell sind, habe ich im Pad eingetragen. Das sind das Hauptkonto bei der GLS, nicht ganz 23.000. Das Festgeldkonto ist bei 828.000, wobei man aber dazu sagen muss, dass davon schätzungsweise 700.000 Euro für Länderfinanzausgleich, 90.000 Euro Rückzahlung im Bundestag sind. Wenn die Zahlen, wie sie momentan so aussehen, einigermaßen hinkommen, das hängt auch davon ab, wie der Bescheid der Parteienfinanzierung aussehen wird. BGB sind 17.600 auf dem Konto, P-Shop etwas über 17.000 und Beitragskonto nicht ganz 46.000 Euro. Das sind so die Kontostände. Dann gehe ich einfach zu meinem Bericht mal weiter. Endloses Thema Rechenschaftsbericht bei mir. Der 2013er ist fertig abgegeben. Stefan war beim Bundestag kurz vor Weihnachten und hat ihn dort persönlich hingebracht. Kurz danach haben wir auch gleich vorsorglich Anzeige wegen möglicherweise unrichtigen Rechenschaftsbericht eingereicht, weil ein Kreisverband in Bayern extrem unvollständige Unterlagen nur vorliegen hatte. Und da haben wir dann gleich gesagt, hier in dem Punkt kann es unvollständig sein, der Rechenschaftsbericht, das muss nachgearbeitet werden. So können wir Strafzahlungen abwehren, dadurch, dass wir selbst mitgeteilt haben. Ja, für 2014 der Rechenschaftsbericht, ja? Für 2014 der Rechenschaftsbericht ist der Zeitplan jetzt an den Landschaftsmeister kommuniziert. Hoffentlich wird es diesmal ein bisschen früher fertig werden. Ansonsten habe ich viel Arbeit ins zentrale Beitragskonto gesteckt und in die Ermittlung der Stimmberechtigung in unserem zentralen System, das haben wir jetzt mal auf vernünftige Füße gestellt, damit es nicht jedes Jahr neu angefasst werden muss. Ich war im Mumble vom Beitragskonto und Schatzmeisterrunde und habe mich auch war auch bei dem Dreikönigstreffen in Bayern Erlangen. Wenn es Fragen gibt, nur raus dazu. Ja, ich sehe Cola wieder am Mikrofon. Hast du Fragen an Lothar? Frage nein. Okay, danke. Ich habe eine Bemerkung. Bitte? Darf ich? Ja, danke. Wir haben definitiv zu wenig Kohle. Wir müssen uns Gedanken machen, dass wir andere, also das weiß ja jeder, wir müssen uns Gedanken machen, dass wir andere Sachen ergreifen, wo wir dann an Kohle kommen. Ich habe auch keine Lösung. Ist nur so ein Gedanke. Wir müssen, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir haben einfach zu wenig Kohle, definitiv. Spenden geht nicht, reicht nicht. Okay, ich bremse dich mal, weil willkommen im Club. Die Einsicht ist bekannt, wie du selber schon sagst. Welche Lösungswege es geben wird oder welche man einschlagen kann, denke, das werden wir dann auf jeden Fall auch noch besprechen müssen. Auf jeden Fall danke dafür. Aufruf an alle, die irgendwelche Ideen haben. Danke. Genau, dankeschön. Ich hätte da eine. Jeder, der sich gerade motiviert fühlt und ein Handy in der Hand hat, kann eine SMS an die 81190 senden mit dem Kennwort Piraten 512 und schon ist uns geholfen. Kostet 5 Euro zuzüglich Transport, muss man mal dazu sagen. Dann legen wir eine kurze Wählpause ein. Nee, Bernd, das ist wieder Spende. Wir müssen irgendetwas Wirtschaftliches machen, wo wir dann einen Zulauf haben, den wir bis jetzt noch nicht erschließen konnten. Okay, darf ich die Diskussion an dieser Stelle abwürgen? Wir haben die schon x-mal geführt und die wird an der Stelle jetzt auch keine neue Erkenntnis bringen und das hat im Augenblick aber nichts mit unserer Vortransition zu tun. Okay, dann arbeite ich dran. Bin weg. Okay. Melde und mich aber wieder zurück, wenn ich ein Ergebnis habe. Ich weiß nicht, wann das kommt. Hervorragend, Dankeschön. Und ansonsten übergebe ich jetzt an Hermi. Auch einen wunderschönen guten Abend von mir. Wir kommen zu den Mitgliederzahlen. Mitgliederstand gesamt 23.813. Davon stimmberechtigt 713 Mitglieder. Keinen Schreck bekommen. Die Lastschriften sind noch nicht verbucht, deswegen ist die Zahl so erschreckend niedrig. Schwebende Mitglieder 707 und verifizierte Mitglieder 1.332. Was habe ich so gemacht? Ich war bis 26.12. im Urlaub. Danach war ich beim 31C3 und habe mich da mit der Bundes-IT getroffen. Da läuft im Moment gerade das große Projekt Synergie-Implosion mit den Landes-ITs. Also wo gibt es Defizite, wo fehlt Geld, wo fehlt Manpower, wie das alles ein bisschen schön zusammenpacken, dass man sich gegenseitig hilft. Dann habe ich letzte Woche mit Marc getroffen zu unserem kleinen Neujahrsmumble zum aktuellen Stand und haben uns gegenseitig mal so ein bisschen informiert. Es wird bald Neues vom Bio geben, sobald ich Zeit habe, das mal irgendwie ordentlich in Worte zu fassen, also voraussichtlich am Wochenende bzw. Anfang nächster Woche. Ich habe irgendwie ein bisschen Zeit mit der Planung der BUFO-Klausur verbracht und ich war heute beim Chor. Das war's. Du kommst immer ein bisschen abgehakt drüber in letzter Zeit. Ja, das tut mir leid, ich habe ein Headset nicht dabei, leider. Ist auch ein Problem, kann ja passieren. Ne? Fragen an Hermi? Dann übergebe ich an Marc. Ja, ich war im Kreisparteitag und am Stammtisch in Amberg und ich wurde wiedergewählt. Vielen Dank für den Applaus. Hey. Ich war am Stammtisch in Regensburg, die haben sich auch sehr gefreut. Da waren auch richtig viele Leute. Also das ist schön, dass es doch noch ein paar Ecken gibt, wo Motivation da ist. Dann war ich am Dreikönigstreffen vom LV Bayern, habe an der Mahnwache zu NoPegida hier in Neumarkt teilgenommen und an diversen Mumbles und diverses Sonstiges. Dankeschön. Fragen an Marc? Schönen guten Abend, Michael. Hallo Carsten. Also ich kümmere mich derzeit vor allem um die Bürgerschaftswahlen in Hamburg und in Bremen. Ansonsten hatte ich gestern noch Mumble mit der Rechtsabteilung und wer es genauer wissen, schaut in meinen Vorstandstagebuch. Links sind wie immer im Protokoll. Vielen Dank dafür. Damit wären wir durch mit den Berichten der Vorstandsmitglieder und kämen dann, wenn jetzt keine Fragen mehr spontan entstehen, direkt zu den Anträgen. Wir starten mit dem Punkt 4.1, Anpassung der Geschäftsordnung. Diese Geschichte taucht jetzt unter 4.2 und 4.3 ähnlicher Form auch nochmal auf, nicht irritieren lassen. Da muss halt bitte genau gelesen werden. Das Ticket ist das 8863. Ist der Antrag da? Leider nicht. Gibt es Fragen zu dem Ticket? Der Antragsteller ist der Sven und der ist aktuell in Hamburg. Plakate und andere Dinge hängen. Habe ich befürchtet. Okay. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir es vertagen oder jetzt einfach mal so drüber reden, gerade wegen den beiden anderen Anträgen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Nummer richtig habe. Es ist 8863, also Anpassung der Geschäftsordnung für Beauftragte, oder? Ja, genau. Die beiden Alternativen oder anderen Anträge dazu haben andere Ticketnummern. Okay, darf ich eine Frage dazu stellen? Carsten, warum stimmt das mit? Ja, klar. Ich habe mit Nein gestimmt, weil mir in dem Bereich, ganz kurz mal eben, hier zu viele Möglichkeiten für Einzelentscheidungen offen geblieben sind. Das ist eine Geschichte, die mich nicht so ganz glücklich gemacht hat, sodass ich diesem Antrag in der Version nur ungern zustimmen würde. Da hat der Antragsteller ins Ticket geschrieben, dass ja das optional wäre. Okay. Was heißt in dem Zusammenhang optional? So wie ich ihn verstanden habe, dass man das entweder mit dieser Einzelvertretung beschließen kann oder eben ohne, dass es dann einfach rausgelassen wird. Ja, da müsste man den Antragstext verändern. Ist es so drin? Ich gucke gerade nochmal. Es gab ja um den Antrag diverse Diskussionen, auch hier im Mumble letzte Woche, wo Sven mit anwesend war. Ich habe natürlich, er ist ja einer meiner Mitarbeiter, auch mit ihm intensiver drüber gesprochen Und es gibt natürlich auch Gründe, warum es drin steht. Der Sven hat ja jetzt die letzten, ich sag mal, knapp 3 Monate sich um die Beauftragungen, um die Abarbeitung im Konkreten, um die Kommunikation auch weitestgehend in dem Bereich gekümmert und hat da diverse Erfahrungen gesammelt. Und das sind jetzt die Verbesserungsvorschläge von seiner Seite dazu. Also was ich jetzt gerade nicht finde, ist das Optionale, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht überlese ich es auf. Also hier steht ja unter Punkt 1, Themenbeauftragte werden eingerichtet, sofern der Vorstand oder einer der politischen Geschäftsführer dies beschließt. In der Begründung letzter Absatz. Ah, okay. Moment. Okay, da ist das optional, ja. Also wenn wir den Text entsprechend anpassen würden, hätte ich da das Problem nicht. Mir geht es einzig und allein um diese Einzelbeschlüsse. Das mit den Dingen, dass die drinstehen mit den Einzelvertretungen, resultiert halt einfach daraus, dass es über Wochen gedauert hat, bis die Stimmen zusammengekommen sind. Wir haben uns auch mehrfach hier in der Sitzung darüber unterhalten und auch euch daran erinnert, abzustimmen. Aber ihr wisst ja selber, wie es im Tagesbetrieb ist. Es sind nicht nur die Tickets und nicht nur die Sachen, sondern halt 1000 Sachen. Und dann bleibt halt sowas einfach liegen. Und dann zieht sich das halt. Wenn ich an dieser Stelle einhaken darf und die Aufmerksamkeit auf die anderen beiden Anträge richten. Da habe ich versucht, eben dieses Problem zu lösen, ohne auf Einzelentscheidungen zu gehen. Insbesondere die Änderung der GO, nicht der beauftragten GO, sondern unserer normalen GO, dass man sagt, Umlaufbeschlüsse kriegen einfach eine 72-Stunden-Frist und danach tun sie so oder so enden und dann ist entweder eine Mehrheit zustande gekommen oder eben nicht. Mit dieser Geschichte hätten wir eben das genannte Problem auch gelöst, ohne da jetzt auf Einzelentscheidungen gehen zu müssen. Ja, da hast du recht. Das wäre eine Lösungsmöglichkeit. Allerdings ist die natürlich dann wieder generell geltend und nicht nur für diesen speziellen Fall. Und damit könnte ich mir vorstellen, legt man sich woanders wieder Eier, worüber man vielleicht nicht glücklich ist. Ich muss aus der Vorstandszeit 2011 Landesvorstand berichten. Da hat man ähnliche Regelungen. Und da gab es dann auch Leute, die so eine Regelung einfach bewusst ausgenutzt haben, weil sie wussten, hey, der Nächste ist die Nächste oder derjenige, der da irgendwie kompetent oder eben dagegen sprechen würde, ist die nächsten 72 Stunden nicht anwesend oder hat keine Chance und dann stellen wir mal schnell einen Antrag. Und das sind so Nachteile von so generellen Regelungen. Wortmeldung. Bitteschön. Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann sind die beiden Anträge, die Michael gestellt hat, die als Punkt 2 und 3 heute zur Diskussion stehen, gemeinsam als Alternative gedacht, um die Änderung der GO an der Stelle, also der beauftragten GO, uns einfacher zu machen. Und deswegen würde mich jetzt Folgendes interessieren, wer im Bundesvorstand würde den beiden Anträgen von Michael zustimmen, um dann auch für mich entscheiden zu können, ob ich den jetzigen Antrag ablehne, weil es ja sinnvoll ist, wenn wir dann überhaupt etwas beschließen, was uns weiterhilft. Also Meinungsbild, wer würde Antrag 2 und Antrag 3 zustimmen? Okay, fangen wir oben mal an, Bernd. Also ich würde nicht beiden zustimmen. Hermi? Ich würde mich da ehrlich gesagt enthalten, weil ich bei beiden Vorschlägen das Pro und Contra nicht adäquat abwägen kann. Ich würde mich da auf die Folge erst verlassen. Also eine Enthaltung, Mutter? Carsten, du bist nicht mehr zu verstehen. Hat schon alles die Stunde rum. Die wollen schnell. Okay, dann übernehme ich mal kurz Lothar. Ich tendiere zu dem Pack von, zu dem Doppelpack von Michael. Marc? Ja. So, ich bin wieder da, zu hören. Ja, jetzt bist du wieder da. Okay, ich hab ein Nein von Bernd, ich habe eine Enthaltung von Hermi, ein Ja von Lothar, ein Ja von Marc. Michael gehe ich von einem Ja aus, bei mir wird es ein Ja. Christus? Von Christus ein Nein. Okay, und von mir ein Ja. Lothar ja, Marc ja, Michael ja, Sekor ja, Carsten ja. Also 5-mal Ja, eine Enthaltung und 2 Nein, oder? Ja. Okay, vielen Dank. Okay, ich gehe mal ganz kurz rüber. Am Mikrofon steht, ich habe jetzt gesehen, wann wer ans Mikrofon gegangen ist. Ich fange einfach mal bei Arndt an. Kann man mich hören? Kann man mich hören? Ja. Jetzt ja. Okay, der Themenbeauftragte für Wirtschaft, der wurde im Oktober ja ausgeschrieben. Am November, mit 13. November hatte ich dann die Sache eingereicht, meine Bewerbung eingereicht. Und ich habe dann die ganze Zeit, jetzt 2 Monate, quasi nichts gehört. Kann es sein, dass die ganze Diskussion, die hier stattfindet, der Versuch, einfach nur den Sinn und Zweck hat, die Sache auf elegante Weise zu umgehen? Weil ich meine, ich bin ja von der AG Wirtschaft, hat ein Wahlprozess stattgefunden, ich bin dort vorgeschlagen worden und mich wundert's. Meine Bitte ist, tut euch das nicht an. Tut euch das nicht an. Ich möchte Teil von Lösungen sein und nicht Teil von Problemen. Wenn das Geschmäckchen aufkommt, dass man anstatt einfach über Dinge zu reden, man mit Hilfe von Geschäftsordnungsanträgen bzw. Geschäftsordnungsänderungen Personen verhindert oder nicht verhindert. Ich meine, nach 2 Monaten, warum hat mich nicht jemand mal angesprochen und gesagt, wie stellst du die Position vor und wie soll die stattfinden und so weiter. Ich bitte euch, tut einfach diese Punkte einfach absetzen. Ich glaube, Sekor, du hattest in deiner Ansprache was sehr Gutes gesagt, deiner Weihnachtsansprache, nämlich wir brauchen Zusammenarbeit. Und ich glaube, solche Beispiele, dass man dann mit Hilfe der Geschäftsordnung Dinge umschifft, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Danke. Wortmeldung. Bitte, Michael. Möglicherweise aufdrängen, muss ich dem widersprechen. Wir hatten dort einfach intern auch das eine oder andere Kommunikationsproblem. Diese Änderungsanträge sind sicher nicht dazu gedacht, um Leute zu verhindern, sondern einfach, wir haben gesehen, dass dieser Prozess bei der Ernennung von Themenbeauftragten nicht hat, wie wir uns das auch selber wünschen und versuchen eben dieses Problem zu lösen. Und ergänzt noch kurz, ja, dieses Problem mit es bleibt ein Umlaufbeschluss zu lange hängen, haben wir gegebenenfalls auch außerhalb des Problems von Themenbeauftragten. Und von daher habe ich dort eben eine allgemeine Regelung formuliert, weil es kann auch bei anderen Dingen nicht sein, dass dort solche Geschichten ewig lang rumhängen. Und wenn Bernd sagt, 72 Stunden ist ihm zu schnell, wäre ich auch kompromissbereit und würde sagen, können wir auch gehen. Aber nach 4 Tagen sollte so eine Geschichte dann doch bitte abgeschlossen sein. Wortmeldung. Bitte, Bernd. Jo, der Arne spricht da ganz wichtiges Problem an. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe für den Antrag hier von Sven, so wie ich ihn verstanden habe. Und die Sache, dass wir letzte Woche am Dienstag im Bereich Wirtschaft niemanden genannt haben, liegt ja letztendlich an der existierenden GO. In dem Bereich gab es nicht nur dich als Bewerber, da gab es auch noch einen anderen Bewerber. Und nachdem das auch öffentlicher wurde, wer die Bewerber sind, gab es auch gleich Widerspruch von Leuten, die da diesen Konsensprozess in der Art nicht gesehen haben und die zumindest meines Wissens, und ich bin schon ein bisschen länger dabei, in der AG-Sache insbesondere auch in dem Bereich in der Vergangenheit tätig waren. Und damit legt eigentlich die jetzige GO eigentlich uns Fesseln an und sagt, hey, ihr Vorstand könnt jetzt in dem Bereich einfach überhaupt nichts beauftragen. Und das resultiert letztendlich auch aus dem Problem, dass diese AGs eigentlich keinerlei Ordnung innerhalb der Partei entsprechend oder ihr Entstehen geregelt ist. Und letztendlich kann jeder in diesem Themengebiet eine AG gründen und dann sagen, hey, er ist nicht mit dem Vorschlag einverstanden, es ist kein Konsensvorschlag und damit sind uns die Hände gebunden. Und da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil das deckt eigentlich keiner von Michaels Anträgen ab. Wortmeldung. Wortmeldung. Wir nehmen erstmal den Vorstand, Sekor, bitte. Okay, ich sehe die Argumentation und ich habe folgenden Vorschlag. Was wäre, wenn wir alle 3 Anträge zurückstellen? Wir müssen das jetzt nicht um jeden Preis heute besprechen und verabschieden. Wir haben demnächst eine Änderung an der GO, die ich sehr begrüßen würde, unterhalten. Da war er weg. Ja, aber ich glaube, wir haben verstanden, was er meint. Ich versuche mal, das wiederzugeben, was ich verstanden habe. Sekor wies auf das anstehende Klausurwochenende hin und dass wir da dann entsprechend auf die GO eingehen werden. Ja, ist das so Konsens? Ich halte das für einen vernünftigen Vorschlag, gerade unter Berücksichtigung der Tatsache, dass jetzt gerade beide politischen Geschäftsführer mit meinem Vorschlag nicht einverstanden waren, zeigte, dass da wohl auch nachjustiert werden sollte. Und von daher ist, glaube ich, Vertagung doch das Sinnvollste. Ich würde aber darum bitten, dass wir die Leute, die jetzt noch am Mikrofon stehen, dann noch hören, damit wir auch deren Anregungen da einfließen lassen. Ich würde, um da einzuhaken, ganz direkt, Michael, auch noch die Leute, die da einen Beitrag leisten wollen, auch die AGs natürlich und die Versammlung in der AGs, zum Beispiel die COCO, dass die uns natürlich dann, wenn wir jetzt so verfahren wollen, auch irgendwie da vielleicht ein Stück Paper, ein Pad an die Hand gibt, wo ihre Interessen oder ihre Vorschläge jetzt zu der Diskussion, die jetzt gerade stattfindet, einreichen, dass wir es auch wirklich schriftlich haben. Okay, ich mache hier mal ganz kurz einen Break. Das bedeutet aber zunächst, dass wir die Anträge 4.1, 4.2 und 4.3 vertagen würden, unter Berücksichtigung auf die Klausur. Ja, das ist das, was im Moment Konsens wäre, richtig? Das wäre das, was ich als Klack hätte, ja. Okay, das nehmen wir bitte erstmal so auf. Dann nehme ich gerne den Punkt von Michael auf und auch das, was Bernd sagte, selbstverständlich, dass wir die Menschen, die jetzt am Mikrofon noch sind, auf jeden Fall zu Wort kommen lassen. Und als nächsten hätte ich dort jetzt den Bastian BB. Schönen guten Abend. Ich finde die ganze Diskussion sehr interessant. Möchte jetzt nicht noch irgendwelches Öl ins Feuer gießen. Allerdings hat die Koordinatorenkonferenz am 9.1. getagt. Das Ergebnis ist bekannt. Auch dem Bundesvorstand. Ich habe einen Auftrag bekommen, mich da schriftlich zu äußern. Wie man es auch dreht und wendet. Ich glaube, man kann sehr wohl zwischen Relevanzen von AGs entscheiden. Natürlich gibt es AGs, die sich innerhalb von wenigen Stunden gründen können. Die haben aus meiner Sicht sehr wenig Relevanz. Es gibt AGs, die hier schon im sechsten Jahr arbeiten, und zwar ziemlich intensiv und erfolgreich. Sehr, sehr viele Anträge bei Bundesparteitagen eingereicht haben. Und davon ist auch eine Menge entschieden worden. Man kann also auch Relevanzkriterien ein ganz klein wenig sortieren. Außerdem könnte man sie mal fragen. Und das war eigentlich der Punkt, der mich am meisten gestört hat, dass hier nie einer gefragt hat, was haltet ihr davon? Auch nicht zu dem Vorschlag. Und da würde ich den Appell an den Bundesvorstand richten. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, miteinander zu reden. Wir tagen alle 14 Tage. Und da kann auch jemand kommen, auch vom Bundesvorstand, und seine Sicht der Dinge darstellen. Wir können vielleicht unsere Sicht der Dinge darstellen. Was nicht geht, aus meiner Sicht, ist, dass Themenbeauftragte für ein politisches Thema, was hier verfasst ist, gegen den erklärten Willen von AGs bestellt werden. Das wird nicht funktionieren und das wird Konflikt führen und das sollten wir uns nicht leisten. Dankeschön. Danke, Bastian. Ich denke, die Information oder deine Nachricht ist angekommen. Zum einen Teilnahme an der COCO. Was der Bundesvorstand sicherlich nicht möchte, ist, irgendwelche Menschen in Themenbeauftragung zu bringen, die den AG nicht entsprechen. Das, denke ich, kann man so auch schon mal sagen. Nehmen wir gerne auf. Der Mensch, der Antragsteller ist auch da, Sven. Ja, sorry, ich bin mitten in Hamburg beim Plakatieren. Ich wusste nicht, dass ihr so schnell zu dem Antrag kommt. Ich weiß auch jetzt nicht, was gesagt wurde, worüber schon gesprochen wurde. Also bringt es wahrscheinlich nicht viel, hier jetzt alles nochmal zu diskutieren. Mir ging es letztlich darum, dass die Umsetzung halt sich sehr schwierig darstellt. Die AGs sind nicht definiert. Ja, Bastian, man kann irgendwelche Relevanzkriterien entwickeln. Die gibt es aber nicht. Und wer legt sie dann fest? Der Bufo? Und dann ist der doch genauso wieder angreifbar. Oder soll der das ausführt, die Ausschreibung macht, das machen? Das ist ja noch schlimmer. Es ist halt nichts festgeschrieben, gar nichts. Außer dass AGs mitbestimmen sollen und wie sie mitbestimmen sollen. Aber wer eine AG ist, wie denn mehrere AGs einen Konsensvorschlag überhaupt bilden sollen, wer stimmberechtigt ist. Es sind einfach so viel Unbekannten in dieser Geschichte, dass ich es nicht nach einer vernünftigen Struktur abwickeln könnte. Okay. Danke, Sven. Wie ja im Moment schon gesagt wurde, ist, wir werden die Anträge vertagen, sodass wir da auf jeden Fall auch nochmal Gelegenheit haben, entsprechend darüber zu diskutieren, über die Dinge, die jetzt mit einfließen. Der Arne hatte vorhin, glaube ich, noch eine Wortmeldung mit eingeworfen. Ist das richtig, Arne? Ja. Meine Anregung bitte ist, man weiß, man hat ja in den vergangenen Jahren gesehen, wer die Arbeit für die Programmanträge und so weiter erarbeitet hat, in welchem großen Umfang hier die AGs Arbeit geleistet hat. Und ich glaube, es sollte diese konkrete Arbeit sein, die Relevanz bestimmt oder nicht bestimmt. Es ist natürlich klar, bei Beraten sowieso kann man die Dinge nicht wie eine Bürokratie aufziehen. Aber was man auf jeden Fall verhindern sollte, dass hier eine Art Top-Down entsteht, sondern ich glaube, es muss ein Konsens, es muss ein Zusammenarbeiten sein. Das heißt, dass die AGs, die aktiv sind, auch an dieser Willensbildung teilhaben können. Und ich glaube, es kann doch nichts Besseres sein, wenn der Vorstand oder die ganze Partei unterstützt wird mit aktiven Leuten, die tatsächlich auch in den AGs verbunden sind. Und einfach jetzt den Eindruck zu erwecken, der Vorstand bestimmt per Order dem Mufti, wer Themenbeauftragter ist oder nicht, das ist nach meinem Dafürhalten das falsche Signal. Aber selbstverständlich könnte ja auch der Vorstand aktiv werden, dass man eine Regelung findet, dass man sagt, wenn ein Themenbeauftragter oder ein Themengebiet ausgeschrieben wird, wer da Vorschläge machen? Vorstand plus meinetwegen die AGs. Man muss es ja nicht entweder als ein Entweder-Oder machen, sondern warum kann man nicht, wenn Bewerbungen vorliegt, einfach ein Grillen machen der Bewerber und dann in einer sachlichen Diskussion das rausfinden. Ich persönlich finde, für meiner Seite ist es ein Angebot. Das sind immerhin in der Größenordnung von 400 Stunden, die hier im Jahr an Arbeit anstehen. Das mache ich nicht, um mich mit irgendwelchen Leuten dann um Pille-Palle zu zanken, sondern dass wir auf den Themengebieten tatsächlich dann auch gut vertreten sind. Dankeschön. Danke, Arne. Wortmeldung. Die einen nach dem anderen. Solzke bitte erst. Ja, ich teile den, ich möchte erstmal Sven zustimmen, dass ich es auch sehr schwierig finde, Relevanzkriterien zu benennen. Auch der Fakt, dass eine AG schon seit 5 Jahren besteht, ist für mich zum aktuellen Zeitpunkt leider kein Relevanzkriterium. Und ich glaube ganz generell, also ich finde diese Diskussion gerade sehr merkwürdig. Wir sind momentan innerhalb der Partei an einem Punkt, wo, glaube ich, inhaltlich viel zu wenig passiert, wo politisch viel zu wenig passiert, auch in den AGs. Manche AGs, die AG Datenschutz zum Beispiel, ist sehr aktiv, die AG Geld und Finanzpolitik auch, aber ja, ich würde mir wünschen, dass anstatt, dass wir über Pöstchen wieder reden und uns stundenlang überlegen, wie wir ein Pöstchen jetzt wieder generieren können und dann besetzen können und so weiter und so fort. Ich finde es im Moment überflüssig. Ich denke, wir sollten erstmal wieder ins Arbeiten kommen. Und ich denke, Menschen wie Katascha zum Beispiel oder auch ein Patrick Breyer, die haben sich durch wirklich jahrelange und stetige Arbeit dazu einfach per se qualifiziert, dass sie einen solchen Posten dann irgendwann kriegen. So, und auch ein Sprecher sind dafür. Aber ich kann jetzt diese zwei Personen nennen. Viele andere Beispiele fallen mir derzeit leider, wirklich leider nicht ein. Ja, und also tatsächlich, ich finde es obsolet derzeit, die Pöstchen zu diskutieren. Und nochmal, ich wünsche mir, dass wir erstmal wieder ins Arbeiten kommen. Und ich denke, auch dadurch würde viel Motivation geschaffen werden, wenn jetzt das Argument angeführt wird, dass die Motivation dann flöten geht bei den Leuten, die sich beworben haben. Also das mal ganz generell. Danke, Solzken. Christos hatte eine Wortmeldung. Also als erstes bedanke ich mich bei allen Bewerbern, bei allen Themengebieten, die wir hatten. Was mich momentan total nervt, ist das, was im Endeffekt Sven und Solzken auch gesagt haben. Dass wir intern uns um irgendwelche Pöstchen kümmern, die relevanter sind, als die Themen nach außen zu bringen. Mal in deiner Stundenzahl, wir haben alle zu dritt für diese Themenbeauftragten rundabout 150 Arbeitsstunden rausgeballert. Und wir haben es uns nicht leicht gemacht, zu sagen, das und das möchten wir nicht oder das und das möchten wir. Der GO-Antrag, warum ich den zugestimmt habe, dass er geändert werden soll, ging mir nicht darum, dass ich jetzt dich, Arne, in irgendeiner Art und Weise nicht haben will, sondern weil es von der vom Ablauf her einfach einer der beschissensten GO-Anträge war, die ich jemals vorher zugestimmt habe. Aber den habe ich erst festgestellt, dass er so beschissen ist, als ich damit gearbeitet habe. Weil wahrhaftig 150 Stunden für irgendeine Verwaltungsscheiße zu machen, habe ich wahrhaftig keinen Bock. Des Weiteren, ich habe auch kein Problem mit, alle Themenbeauftragten zu streichen. Und dass wir dann die AGs nur noch haben. Also, alles immer Suche. Wir sitzen jetzt hier 40 Minuten, hier sind 30 Piraten, die eigentlich plakatieren wollen, und wir diskutieren über Formalscheiße. Das war's. Danke, Christos. Ich bitte einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste, sofern wir eine GO beschließen könnten, in der das drinsteht. Ach, ich schließe die einfach, ist ja kein Problem. Dann haben wir noch den Manvolta, Bim und Sven. Wir fangen mit Manvolta an und danach ist Schluss dann. Bitte. Ich will auch noch. Ja, im Oktober hat der Vorstand ausgeschrieben, Themenbeauftragter Inklusion. Es gab dann eine Diskussion in der AG. Am 9.11. ist gemäß der bestehenden GO-Beauftragung eine Konsensliste erstellt worden. Die ist bis zum 16. November fristgemäß an den Vorstand gegangen. Und seitdem höre ich auf Nachfragen, was denn daraus geworden ist. Nichts, außer zwischendurch hieß es vor ein paar Wochen mal, es gäbe einen Umlaufbeschluss. Und dann hat man sich wahrscheinlich wieder beschlossen, nicht zu entscheiden. Ich kann nur sagen, das ist arg demotivierend. Okay, danke, Mann. Volta. Ich schließe das hier mal ab. Natürlich nehmen wir das zur Kenntnis, was du gerade gesagt hast, aber auch so, dass wir hier auf jeden Fall noch einen Redebedarf haben. Bernd, bitte. Jo, also ich muss teilweise den Rednern zustimmen, ich muss aber auch klar widersprechen. Also mit Bastian, der Kommunikation und so weiter, es hat natürlich vorher auch Kommunikation stattgefunden und man braucht sich auch gar keine Sorge drüber machen, dass irgendwie, wenn wir Themenbeauftragte haben, dass die einfach aus dem luftleeren Raum bestimmt werden. Die haben nämlich einen Job und der ist ja in der GO auch ein bisschen definiert und das funktioniert nur zusammen mit den AGs, ob die da drinstehen oder nicht. Und ich glaube, der Bundesvorstand, der da komplett die Themenbeauftragungen alle, unabhängig von denen, die in der Partei seit längeren Dinge tun, beschließt, der, ja, das wird wahrscheinlich, also kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass jemand so unvernünftig wäre. Bei Piraten ist es ja manchmal anders, denkt man. Also ich kann die Befürchtungen eigentlich gar nicht teilen. Im Endeffekt würde die Praxis weiterhin genauso ausschauen, dass man die Leute fragt, dass man die Sachen ausschreibt und dann halt in der Umsetzung genau die Probleme, die Manfred und auch vorher Anne dargestellt hat, einfach umschiffen kann, weil wir eben dieses AG-System in sich nicht geregelt haben. Also ich möchte nicht so sehr die Schwarzmalerei sehen oder so, oder dass auf einmal AGs überhaupt nicht mehr mitreden sollen. Im Gegenteil, die AGs sind total wichtig und die sind auch diejenigen, die da die Leute dafür stellen, zumindest überwiegend. Ein paar Ausnahmen hat ja Solskjaer angesprochen, die vielleicht durch andere Sachen nicht permanent in AGs drinstecken und in allen Koordinatorenkonferenzen. Okay, danke Bernd. Das letzte Wort dazu hat jetzt aber der Christos. Arne, was ich vorhin vergessen habe, ich bin auf der EuGCon am Wochenende und dann können wir nochmal bitte darüber reden. Zum einen. Zum anderen, Basaltpirat. Wozu brauchst du einen verdammten Titel, um in dieser Partei was zu machen? Du kannst in jeder Sache was bringen und einbringen und das ist aus meiner Sicht kein Problem. Du brauchst nicht unbedingt irgendeinen Titel für einen Themenbeauftragten. Danke. Warum schreibt ihr denn aus, wenn ihr also eh nicht bestimmen wollt? Gut, wenn wir hier eine Diskussion haben wollen, gar kein Problem. Nee, die wollen wir hier nicht haben, die wird sich auch nicht geben. Wir machen hier keine Diskussion, sondern wir haben die Anträge da und diese Anträge, die werden wir dann entsprechend vernünftig bearbeiten. Wir werden die in der Klausur nochmal ansprechen. Was Bernd sagt, ist vollkommen richtig. Wir werden selbstverständlich die AGs mit einbeziehen. Aber ich glaube, wir werden heute Abend hier dazu jetzt keine Lösung mehr finden, zumal es gerade sehr emotional wird. Das bringt uns jetzt hier aber auch nicht weiter. Von daher schließe ich dieses Thema jetzt hier ab. Die Anträge 4.1 bis 4.3 sind damit vertagt und wir kommen zu gegebenen Zeit dann wieder auf diese Anträge zurück. Dankeschön für die Beiträge. Sie werden mit Sicherheit alle in irgendeiner Form eine Berücksichtigung finden. Wir kommen zum Punkt 4.4, der auch mit Sicherheit noch diskussionswürdig sein wird. Der BIM ist im Mumble, wenn ich das richtig gesehen habe vorhin. Bitte, BIM. Ja, guten Abend allerseits. Ich habe einen Antrag gestellt, weil ich ja sehr nah an der Quelle bin, was die Verhängung von OMs anbetrifft und auch den Umgang damit. Und ich habe festgestellt, dass hier ein gewisses Ungleichgewicht vorhanden ist. Es ist streitig, dass jeder Betroffene gegen den, was auch immer läuft, ob das jetzt ein Strafverfahren ist, auch eine Ordnungsmaßnahme in der Partei, Zivilrechtsstreit, was auch immer, dass der Rechte hat auf Schutz seiner Persönlichkeit, auf die Veröffentlichung seiner Persönlichkeit. Aber alle diese Rechte sind in allen Bereichen, stehen in einer Konkurrenz beziehungsweise in einer Abwägung mit anderen Rechten, die damit kollidieren. Und wir haben jetzt vorliegend doch relativ häufig die Situation, dass wir Handlungen, Äußerungen oder Ähnliches von Piraten haben, die für eine gewisse Unruhe sorgen und für die auch OMs verhängt werden. Also wenn jetzt beispielsweise auf einer Mailingliste jemand sehr konsequent sich nicht so verhält, wie man das sich wünschen würde und es dann auch zu Irritationen oder auch Verletzungen bei anderen Menschen führt und ein Vorstand oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt, dann ist das in der Vergangenheit nicht kommuniziert worden, was natürlich eine Außenwirkung hatte, dass man innerhalb der Partei ungestraft sich nicht an die allgemeinen Regeln halten kann und der zuständige Vorstand sowieso nichts macht. Deswegen möchte ich beantragen, dass man künftig eine Abwägung vornimmt hinsichtlich der Rechte des Betroffenen und auch die Rechte der Parteiöffentlichkeit. Das ist eine direkte Analogie zu dem Vorgehen einer Staatsanwaltschaft oder auch, man kann auch das Presserecht hernehmen, wenn ein Journalist Name oder ähnliche Informationen von einem Betroffenen veröffentlichen möchte, dann muss er abwägen, ob diese Person so bekannt ist oder das, was passiert ist, eine so starke Außenwirkung hat, dass das eben seine Betroffenheit überwiegt. Um ein Gegenbeispiel zu bringen, wenn jetzt der Pirat A zum Pirat B sagt, du bist doof, und der Pirat B fühlt sich hierin in seinen Rechten verletzt und beantragt beim zuständigen Vorstand eine Ordnungsmaßnahme, ohne dass diese Äußerung groß öffentlich geworden ist, dann wäre die Abwägung relativ leicht. Nämlich nicht zu veröffentlichen. Wenn jetzt allerdings der seit 10 Jahren bekannte Pirat aus allen Funk- und Fernsehshows diverse Dinge von sich gibt, die zu einer erheblichen Unruhe innerhalb der Partei führen und sich dann der Bundesvorstand entschließt, eine Ordnungsmaßnahme gegen diesen Piraten zu verhängen, halte ich es auch unter Abwägung von Interessen, insbesondere auch des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen, der ja aufgrund eigener politischer Aktivitäten sehr bekannt ist und auch öffentlich wahrnehmbare Äußerungen in diesem Beispiel selber von sich gibt, da halte ich es jedenfalls dann für angemessen, das abzuwägen und dann gegebenenfalls nach diesen Standards, die ich eingangs schon erwähnt habe, gegebenenfalls die Verhängung oder auch die Nichtverhängung einer Ordnungsmaßnahme bekannt zu geben, und zwar ebenfalls unter Anwendung dieser Grundsätze, gegebenenfalls unter Nennung des Namens des Betroffenen. Das wäre es als Einführung. Ansonsten darf ich auf die Begründung meines Antragstexts verweisen und stehe für Fragen natürlich zur Verfügung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, BIM, sowohl für den Antrag als auch für deine Ausführungen. Sind Fragen dazu direkt an BIM? Zunächst aus dem Vorstand. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir Bastian am Mikrofon. Ja, also ich warne ausdrücklich davor, sowas zu machen. Wir öffnen hier die Büchse der Pandora. Abgesehen davon, dass sowas rechtlich höchst umstritten ist, dazu habe ich auch bereits einen Kommentar dem BIM geschickt. Bitte ihn den auch mal zu lesen. Wir können das so nicht machen, abgesehen davon, dass es grundsätzlich erstmal in unserer Satzung stehen müsste. Also erstmal als Grundvoraussetzung. Gleichwohl, wann ist denn ein Pirat irgendwie bedeutend und wann schadet es ihm denn und wann darf man denn über den was sagen und was nicht? Wer will denn das abwägen? Welche Instanz soll denn das bitte tun? Das ist der Anfang des internen Mobbings per excellence, halte ich für einen ganz, ganz schlechten Weg. Wir sollten das so weiter fortführen wie bisher. Ordnungsmaßnahmen sind, wenn der Linie darauf besteht. Das kann man ja auch in einem entsprechenden Schiedsverfahren so erklären, vertraulich zu warnen oder auch nicht. Daraus ergibt sich zwingend, dass der Betroffene entscheidet, ob das veröffentlicht wird oder nicht und nicht irgendeine andere Instanz. Und bitte fangt jetzt nicht an zu entscheiden, wer jetzt hier irgendwie an die Litfaßsäule genagelt werden soll. Ich danke schön. Darf ich darauf erwidern? Ich möchte mal ganz kurz unterbrechen, weil ich gerade sehe, dass der Ahoi ebenfalls eine Aufzeichnung vornimmt hier im Mumble. Wir hatten uns vorhin darauf geeinigt, beziehungsweise der Euer Jupp hat bereits eine Aufzeichnung, die wir auch entsprechend zur Verfügung stellen. Von daher weiß ich nicht, warum wir hier zwei Aufzeichnungen machen. Ist das okay? Normalerweise schon, oder? Seht ihr das Problem drin? Mir ist es egal. Voll aufgeregt. Okay. Ist es immer besser, noch eine zweite Aufnahme zu haben, falls was schief geht? Alles klar, ich wollte nur nachgefragt haben. Passt soweit, kann weitergehen. Dankeschön. Wortmeldung. Seko. Ich glaube, erst wollte BIM tatsächlich drauf antworten, oder? Ja, BIM, bitte. Also zum einen, Bastian BB, ich habe Stand jetzt von dir keine Rückmeldung bekommen, du hattest es angekündigt, aber ich bin dankbar für Anregungen. Was deinen weiteren Einwand anbetrifft, wer soll das entscheiden? Diesen Ansatz halte ich grundsätzlich für nicht zulässig. Wir haben sehr viele Dinge, auch innerhalb unserer Partei, die nicht bestimmt sind. Der Jurist nennt so etwas einen unbestimmten Rechtsbegriff. Nehme ich die schärfste Ordnungsmaßnahme, ein Parteiausschlussverfahren, da steht in der Satzung auch nur lediglich drin, als eine Voraussetzung für einen Parteiausschluss ein schwerer Schaden für die Partei. Da gibt es auch keine Aufzählung, was ist das ganz genau? Das muss der Vorstand selbst beurteilen, der ein Parteiausschlussverfahren bei einem Schiedsgericht beantragt. Und auch das Schiedsgericht hat diesen unbestimmten Rechtsbegriff mit Leben auszufüllen. Das bedeutet, bezogen auf die Veröffentlichung von Ordnungsmaßnahmen, selbstverständlich, dass in jedem Einzelfall abzuwägen ist, inwiefern die Persönlichkeitsrechte einem Interesse an einer Veröffentlichung überwiegen oder auch nicht. Danke, BIM. Bernd hatte Wortmeldung. Ja, also ich verstehe natürlich die Intention, auch das Interesse, dass Ordnungsmaßnahmen, gerade wenn es immer heißt, der Bundesvorstand handelt ja nicht, obwohl er vielleicht sogar eine OM verhängt hat, aber nicht drüber reden darf, dass das eine problematische Situation öfters mal innerparteilich darstellt. Andererseits sehe ich natürlich, dass wir Piraten dafür stehen, dass wir irgendwo so die Privatsphäre wahren, dass wir so Persönlichkeitsrechte haben und auch gestärkt sehen wollen, auch stärker teilweise interpretieren möchten, für uns zumindest, als es vielleicht im reinen Gesetz heute vorgesehen ist. Und insofern sehe ich das eigentlich überhaupt nicht in unserer Kompetenz, das zu ändern, und finde es auch gar nicht sinnvoll. Also ich würde das auf jeden Fall nicht in der Art wollen. Zum Zweiten, das ist vielleicht mehr eine Frage an BIM, ist das ein Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung des Bundesvorstandes oder einfach so ein Antrag? Ich möchte gerne auf beide deine Fragen antworten, um dein Beispiel mit der Privatsphäre zu nehmen. Selbstverständlich stehen die Piraten da in ganz besonderem Maße dafür. Nur, ich denke, dass die Analogie zu der Privatsphäre so nicht zulässig ist. Wenn ich einen Piraten habe, der, das habe ich auch im Antrag geschrieben, habe es vorhin auch schon gesagt, der mit einer Außenwirkung als Pirat für einen Schaden verursacht oder Rechte anderer verletzt, da kann man drüber diskutieren, ob man ohne jede Abwägung sagen kann, der hat aber trotzdem einen Anspruch auf Schutz seiner Rechte. Man kann auch ein Bild nehmen, wenn ich meine Privatwohnung verlasse und in eine Kneipe gehe, da habe ich mich an bestimmte Regeln zu halten. Und der Wirt, der kann jedem erzählen, dass er mich rausgeschmissen hat, wenn ich mich nicht daran gehalten habe. Das hat mit meiner Privatsphäre erstmal nichts zu tun. Also was ich sagen möchte, wer sich in der Piratenpartei politisch engagiert, und zwar so, dass es eine Außenwirkung bekommt, der verlässt ja seine Privatsphäre ein Stück weit. Also insofern sehe ich da jetzt dieses Problem nicht. Was die zweite Frage anbetrifft, es ist nicht ein Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Was ich aufbereitet habe, das ist die rechtliche Situation. Die einzigen Vorschriften, die uns konkret verbieten würden, Ordnungsmaßnahmen zu veröffentlichen, das sind Informationen, die aus anhängigen Schiedsgerichtsverfahren oder aus Schiedsgerichtsverfahren generell herrühren. Egal, ob die anhängig sind oder bereits gelaufen sind. Alle Informationen, die man dort erlangt, die darf man nicht weiter kommunizieren. Das steht so in der Satzung drin. Deswegen muss man auch nicht drüber diskutieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Es steht so drin. Die allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, nachdem wir in der Satzung keine sonstigen Regelungen haben, verbieten das meines Erachtens ebenfalls nicht, sodass das letztlich eine gewisse Richtung ist, wo der Bundesvorstand sagt, so werden wir künftig die Kommunikation in diesem Bereich machen. Aber ich würde auch systematisch jetzt keine Stelle in der Geschäftsordnung sehen, wo das Platz hätte. Also insofern ist es eine Anregung an den Bundesvorstand, sich über diese Thematik Gedanken zu machen und dann gegebenenfalls auch grundsätzlich künftig die Kommunikation, was OMs anbetrifft, anders zu handhaben. Danke, BIM. Ich habe eine Frage. Bitte, stell sie. Wenn denn wir, wenn ich da jetzt einfach zustimmen würde zu diesem Antrag, bedeutet das ja im Endeffekt, dass man sagt, wir haben letzte Woche, was weiß ich, 5 OMs beschlossen. Wir müssen ja nicht sagen, wer es namentlich war. Oder ist es so, dass wir dann namentlich, zu wem wir was beschlossen haben, sagen sollen? Also, um das nochmal ganz klar zu sagen, der bloße Beschluss von 5 OMs, der ist teilweise jetzt auch schon veröffentlicht worden. Auf Bundesebene habe ich es jetzt nicht so auf dem Schirm, aber auf Landesebene habe ich es beim ein oder anderen LV mitbekommen. Da wurde gesagt, es wurde eine Ordnungsmaßnahme beschlossen. Dieser Antrag beinhaltet auch nicht eine Selbstverpflichtung des BUFO, jetzt künftig alle Ordnungsmaßnahmen zu verhängen. Also wobei allein schon das Wort alle ein schwer missverständlich wäre. Worum es geht, um deine 5 Ordnungsmaßnahmen jetzt nochmal herzunehmen, das wäre nach meinem Antrag unzulässig. Und zwar deswegen, weil für jede einzelne Ordnungsmaßnahme eine individuelle Abwägung der genannten Interessen vorzunehmen wäre und der BUFO entscheidet in jedem Einzelfall, ob er veröffentlicht oder nicht. Also das ist in keiner Weise eine Selbstverpflichtung, dass man das jetzt veröffentlichen muss. Bin ich zu hören? Du bist zu hören, ja. Ich gerne Wortmeldung. Dann vor dir war der Lothar gerade noch, dann darf der in Sikor. Nee, Sikor war vorher. Dann nehmen wir Sikor. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Antrag dazu gedacht, um dem Bundesvorstand jetzt die Möglichkeit zu geben, in Zukunft bei einzelnen Ordnungsmaßnahmen jeweils mitzuentscheiden, ob wir sie auch öffentlich machen oder das bisher übliche Prozedere, nämlich die Ordnungsmaßnahme zu beschließen, ohne sie öffentlich zu machen, beibehalten. Das heißt, es gibt uns einfach nur mehr Möglichkeiten als bislang, ohne dass es uns verpflichtet, es auch tatsächlich zu tun, um einfach ein größeres Druckmittel zu haben, um einer Ordnungsmaßnahme im Zweifel eben auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit zu geben, als es jetzt ist. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden, vollkommen klar. Wobei ich nochmal ganz klar sagen muss, egal ob ihr diesen Antrag jetzt beschließt oder nicht, ihr könntet genauso verfahren, wie es in diesem Antrag steht. Das ist weder eine Selbstverpflichtung, noch etwas anderes in dieser Richtung. Okay, danke. Okay, Lothar. Also zum einen muss ich sagen, dass mir der Antrag für diese Sitzung zu kurzfristig eingereicht worden ist. Ich habe den im Endeffekt eine Stunde vor Sitzungsbeginn gesehen. Von daher, wenn, würde von mir einfach eine Enthaltung kommen. Aber wo ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen damit habe, ist, dass nicht klar ist, wie veröffentlicht werden soll. Weil das sollte schon so sein, dass dieser Vermerk auch irgendwann weg ist. Aber eine Ordnungsmaßnahme hört irgendwann auf und es macht keinen Sinn, dass sowas ewig vorgehalten wird. Aber wenn das online veröffentlicht wird, dann ist das nur sehr schwer möglich. Okay, danke Lothar. Bevor ich auf deine Wortmeldung angehe, Michael, es gibt die Nachfrage nach Telco-Bridges oder nach einer Telco-Bridge. Wir haben da, glaube ich, aber ein technisches Problem. Bernd, kannst du was dazu sagen? Also seit da in NRW das Problem mit dem Feuer existiert hat im Serverbereich, habe ich noch keine SIP-Mumble-Bridging hier gesehen. Okay, das heißt, wir können leider keine Telco-Bridge bereitstellen. Hermi, von dir habe ich da eine Wortmeldung übersehen. Oh, da, entschuldige bitte. Dann kommt Hermi vor Michael, bitte. Danke. Meine Frage geht in dieselbe Richtung wie die von Lothar, beziehungsweise ich würde gerne geklärt haben, der Grad der Öffentlichkeit, der ja, glaube ich, auch laut diesem Antrag selbst entscheiden. Sollte sich der Bundesvorstand dafür ausstimmen, mir eine Ordnungsmaßnahme zu erteilen, würde es ja immer noch uns überlassen, wie Schmiedke steht oder Stefanie S., richtig? Das ist sicherlich richtig. Das sind genau dieselben Grundsätze wie im Presserecht auch. Natürlich kann auch eine teilweise Anonymisierung des Namens dazu führen, dass die Person identifizierbar ist. Also wenn jetzt in der Presse irgendetwas stehen würde, eine Berichterstattung über mich, wo da steht Christian R., Rechtsanwalt aus Passau, 2 Meter groß mit Kanzlei am Exerzierplatz, dann wäre das presserechtlich vielleicht noch zulässig, aber gleichwohl wäre ich identifizierbar, sodass es ins Leere läuft. Vielleicht haben einige die Intention meines Antrags noch nicht ganz durchdrungen. Es geht mir nicht darum, dass der BUFO sich selbst irgendwelche Handlungsrichtlinien gibt, an die er sich jetzt auch hält. sondern meine Intention ist, dass diese nicht hinterfragte Praxis der letzten Jahre, dass jeder im Extremfall sogar falsche Tatsachen behaupten kann hinsichtlich von irgendwelchen OMs, aber der mit befasste Vorstand, der hat sich dazu einfach nicht geäußert, dass diese nicht hinterfragte Situation jetzt mal hinterfragt wird und gesagt wird, in welchem Einzelfall halten wir es eigentlich für legitim, dass wir hier so was wie eine kommunikative Waffengleichheit herstellen. Es geht um den inneren Frieden in der Partei, selbstverständlich immer unter Abwägung der Rechte des jeweils Betroffenen. Ihr könntet auch, wenn ihr diesen Antrag jetzt annehmt, könntet ihr auch ganz grundsätzlich sagen, wir bewerten als dieser BUFO die Rechte jedes Betroffenen, gegen den eine OM verhängt wird, so hoch, dass wir im Ergebnis voraussichtlich während unserer Amtszeit überhaupt keine Veröffentlichung machen werden. Weil die Abwägung selbst, die liegt ja bei euch. Und wie ihr die Kriterien für diese Abwägung dann auswählt, das ist letztlich eure Angelegenheit, wobei die selbstverständlich dann gerichtlich überprüfbar wäre, also schiedsgerichtlich. Dankeschön. Michael, bitte. Ja, also so eine Veröffentlichung schmeckt mir eigentlich grundsätzlich nicht. Aber in der Praxis kommen halt auch viele Probleme dadurch, dass wir eben nichts sagen. Und diese Linie lässt sich, glaube ich, auch nicht zu 100% durchhalten. Nehmen wir an, wir müssen eine Amtsenthebung gegen einen, sagen wir mal, Landesvorsitzenden machen. Und dann können wir dann sagen, dass der nicht mehr Landesvorsitzende ist, zumindest das, oder können wir sagen, okay, Herr XY ist nicht mehr, oder Frau XY, Pirat XY ist nicht mehr Landesvorsitzender, aber keiner weiß warum. Das lässt sich doch ab einer bestimmten Bedeutung, ab einem bestimmten Amt, das ein Pirat hat, nicht mehr durchhalten. Wobei ich natürlich auch klar dafür wäre, die Sache etwas präziser zu fassen, gerade vor dem Hinblick, dass mit dieser Regelung dann auch andere Vorstände arbeiten werden. Und ich möchte da jetzt bildlich gesprochen eine geladene Waffe in die Hand geben, in der Hoffnung, dass sie dann schon verantwortungsvoll damit umgehen. Sondern dass, wenn wir sowas schon einführen, dann auch bitteschön sauber regeln, immer mit dem Hintergedanken, dass dann vielleicht auch mal Leute umsetzen, die nicht das sind. Dass man zum Beispiel sagt, was ich mir vorstellen könnte, wenn es Vorstandsmitglieder oder Parlamentarier sind, dann vielleicht, ansonsten generell nicht. Und natürlich muss auch die Frage geklärt sein, in welcher Form und wann ist denn das gegebenenfalls auch wieder passé. Darf ich darauf erwidern? Bitte. Michael, ich gebe dir da grundsätzlich recht, wenn du es nicht so gemeint hast mit der geladenen Waffe, dass der Beschluss erforderlich wäre, um so vorzugehen. Also, wie ich bereits gesagt habe, ist es völlig egal, ob ihr den Beschluss annehmt oder ablehnt, ihr könnt so vorgehen, weil es einfach um eine Abwägung von Interessen geht. Das ist die Rechtslage. Gleichwohl verstehe ich, wenn der Michael sagt, dass auch andere Vorstände damit arbeiten werden. Das ist ja letztlich auch meine Absicht, dass wir eine Diskussion darüber führen und uns darauf verständigen, ist das erforderlich oder aus welchen Gründen ist es nicht erforderlich? Und von daher hätte ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, wir vertagen den Antrag, weil wir es letztlich als eine, nicht eine Handlungsempfehlung, aber zumindest als eine Leitlinie, nach der sich der BUFO richtet, handelt, die andere Vorstände dann auch zum Vorbild nehmen würden. Danke. Bim, ich würde gerne ein Meinungsbild dazu haben, wie wir zu dem Antrag stehen. Bernd, bitte. Ja, also ich habe ja, glaube ich, vorhin schon eher geäußert, dass ich die Sache nicht so positiv sehe, aber wenn wir vertagen wollen, bin ich dabei. Okay, Hermi? Ich bin auch für vertagen. Lothar? Ich habe ja bereits gesagt, dass mir zu kurzfristig reingekommen ist, von daher bin ich für vertagen. Marc? Ja, ich stimme für vertagen zu. Michael? Also ich bin der Christus, ich bin auch fürs Vertagen. Hört auf, mich zu verwirren. Christus fürs Vertagen, Michael auch, oder? Ja, also ich bin sehr dafür, dass wir die Diskussion führen, auch im großen Rahmen. Und gegebenenfalls soll das dann auch einmal ein Bundesparteitag oder ein Basisentscheid entscheiden. Möglicherweise auch wir, aber auf jeden Fall jetzt erstmal vertagen. Danke, Sekor. Ich würde dem Antrag zustimmen, aber nachdem offensichtlich eine große Mehrheit im Vorstand dafür ist, ihn zu vertagen, ist das mit Sicherheit ein sinnvoller Weg. Okay, von mir würde der Antrag auch ein Ja bekommen, aber damit hätten wir auch noch keine Mehrheit, beziehungsweise die überwiegende Mehrheit wäre für vertagen und von daher würde ich den Antrag stellen, dass wir diesen Antrag vertagen. Am Mikro haben wir noch Ahoi. Ja, ich wollte auf einen gravierenden Mangel hinweisen, den der Antrag von BIM da hat. Denn wenn das mal veröffentlicht worden ist, direkt nach dem Beschluss der OM und zum Beispiel beim Schiedsgericht die Ordnungsmaßnahme verworfen wird, dann kann man die Veröffentlichung aber nicht mehr zurücknehmen. Also das ist halt dann in der Welt. Und das ist ein erheblicher Mangel an dem Ganzen, wenn man da so vorschnell veröffentlicht. Dankeschön. Soll's gehen? Moment. Gibt es, oder ich habe eine Frage an BIM. Welche Möglichkeit hat ein Vorstand, wenn ein Mensch, der eine OM bekommen hat, irgendeine Auflage jetzt nicht einhält, zum Beispiel? Ja, klar, kann er dann vermutlich noch eine neue OM aussprechen, aber wenn der auch die nicht einhält, also welche Handhabe hat da ein Vorstand derzeit? Naja, bei OMs ist es wie mit Strafen im Strafrecht oder auch mit der Kindererziehung. Am Ende steht was ziemlich Unangenehmes. Nimm, was du willst. Also in der Partei wäre es dann eben ein Parteiausschlussverfahren. Das ist einfach alles. Auch das Bundesschiedsgericht sagt, wenn ich Wiederholungen von Verstößen gegen Rechte anderer Mitglieder oder gegen die Satzung oder Ähnliches habe, also gleichartige Verstöße, dann kann das durchaus zu einer Verschärfung von Ordnungsmaßnahmen führen. Aber letztlich geht es dann um eine Eskalation der Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Parteiausschluss. Dankeschön. Bastian. Ja, du hast mich gut umschifft. Erstmal, ich hätte schon länger was zu sagen wollen. Ich will auch hier keine juristische Diskussion vom Stab brechen. Aber Michael hat was sehr Schönes gemacht. Er hat ein Beispiel gebracht, warum Daten zu personenbezogenen Daten werden, weil man dann halt weiß. Ich halte das, wie ich schon gesagt habe, für schlichten Nonsens. Wir sollten tatsächlich eine intensive Diskussion über diese Dinge führen. Unter vielerlei Rechtsgesichtspunkten, aber das sollte man nicht in der Bundesvorstandssitzung machen. Deswegen hielt ich diesen Vorschlag auch, den Antrag anzuwenden, obwohl er gar nicht beschlossen wird, für etwas deplatziert. Vielleicht führen wir einfach die Diskussion, bin gerne dazu bereit. Dankeschön. Okay, danke Bastian fürs Umschiffen. Gibt's morgen einen Becher Rovka von mir auf meinen Deckel. Ja, BIM, vielen Dank auf jeden Fall für den Antrag. Vielen Dank für die Beiträge dazu. Der Antrag ist damit vertagt. Weitere Anträge liegen mir im Moment nicht vor, so dass wir dann zu Top 5 kommen. Das wären die Umlaufbeschlüsse seit letzter Sitzung. Den Link, wo ihr die findet, ist im Pad hinterlegt, im Redmine. Da könnt ihr dann entsprechend die Anträge anschauen. Top 6, Fragen an den Bufo. Ich habe nur eine Wortmeldung oder eine Bitte. Okay, bitte. Und zwar ist am 28.01. der Europäische Datenschutztag. Und da wir hier ja ganz viele Zuhörer haben, wäre es super schön, wenn wir da einen VDS-Tag irgendwo auf die Schnelle machen könnten. Wenn irgendjemand Ideen hat, bitte bis nächste Woche Dienstag in der Polgefrunde sich was überlegen. Ja? Damit wir auch mal ein bisschen Politik machen. Danke, Christos. Gibt es bei der Gelegenheit gerade noch weitere Terminhinweise? Ja, ich darf. Bitteschön, Bim. Ja, ich möchte meinen Werbeblog aufmachen, und zwar am 31. Januar, das ist der übernächste Sonntag, wenn ich das richtig im Kopf habe, findet im tiefsten, allerschwärzesten Niederbayern, nämlich in Passau, eine No-Pegida-Demo statt, aus einem Bündnis vieler Parteien. Es sind im demokratischen Spektrum sämtliche Parteien, mit Ausnahme der CSU, die bewusst nicht eingeladen wurde. Die Piraten treten offiziell als Bündnispartner auf, auch mit entsprechendem Logo auf Plakaten und dergleichen mehr. Ich bitte alle, die Lust und Zeit haben, zu dieser Demo zu kommen und sich zu beteiligen. Dankeschön. Dankeschön, BIM. Da hätte ich eine Frage dazu, warum wird die CSU explizit nicht eingeladen? Was? Zu dem Treffen oder zu der Veranstaltung? Das solltet ihr dann dort vor Ort klären. Das können wir hier, glaube ich, nicht beantworten. Ja, der BIM könnte es ja beantworten. Ja, aber das könnt ihr dann bitte auf einem anderen Medium klären. Danke. Okay. Ich möchte noch darauf hinweisen, wir haben die International Pirate Security Konferenz in München. Die ist vom 24. bis zum 25. Januar also Samstag, Sonntag, übernächstes Wochenende, wie gesagt, in München. Und wenn wir gerade beim Werbeblock sind, am Samstag ist die Demo in Berlin. Wir haben satt. Spezialthema unter anderem dieses Jahr ist TTIP. Da gibt es auch Veranstaltungen von den Berlinern und MacPom-Piraten. Und wer da in der Gegend ist, ist dort bestimmt gern gesehen. Ich wollte auch nochmal auf die Euvicon hinweisen, die jetzt am Wochenende stattfindet. Sie soll auch zur Unterstützung des Wahlkampfes der Hamburger Stadt stattfinden. Und lade alle herzlich dazu ein. Dankeschön. Danke, Arne. An dieser Stelle vielleicht mal ein großes Dankeschön an alle die, die im Moment in Hamburg unterstützend unterwegs sind oder unterwegs waren, Plakate kleben und dergleichen. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, kommen wir zurück von den Terminen zu den Fragen an den Bufo. Wer Fragen hat, bitte jetzt ans Mikrofon. Ich habe jetzt keine Frage, sondern ich wollte einfach nur was sagen. Es geht nicht nur um Fragen, sondern es geht einfach auch um Anmerkungen. Vielleicht habe ich ja als Parteimitglied keine Frage, sondern will einfach sagen, das gefällt mir nicht oder sonst irgendwas. Es ist zwar klasse, dass die BUFO-Sitzungen inzwischen so schnell sind, aber es hat auch seine Nachteile. Also ich möchte euch einfach nur sagen, achtet auch darauf, dass ihr wirklich den Response auch wirklich haben wollt und dass ihr dieses Gefühl vermittelt. Danke. Ja, also das Ding heißt einfach nur Fragen an den BUFO. Selbstverständlich können ja auch gegeben werden oder kritische Dinge. Selbstverständlich sind wir dafür auch offen. Also wir wollen hier nicht durch die BUFO-Sitzung hetzen. Bastian, bitte. Ja, ich habe ja euch schon eine Frage gestellt schriftlich, aber keine Antwort bekommen, deswegen stelle ich sie hier mal öffentlich. Auch in dieser Koordinatorenkonferenz haben wir uns, weil ja Themenbeauftragte bei uns auch mal gern gesehen sind, um die Abberufung eines Themenbeauftragten Gedanken gemacht. Wir haben den öffentlich wahrnehmbaren Schriftverkehr entnommen, dass der Themenbeauftragte selber, also der Betroffene, selber davon aus der Presse erfahren hat. Also jetzt übertrieben dargestellt, war nicht vorher angesprochen worden. Ist das so? Wurde er nicht um Stellungnahme gebeten, dann wäre es, glaube ich, schlecht. Und wie kann man das in der Zukunft besser regeln? Dankeschön. Wer möchte da irgendwie eine Antwort zu abgeben? Soll ich was zu sagen? Bitte. Es ging um einen Themenbeauftragten, wo du meintest, der hat ja öffentlich oder ein ehemaliger Themenbeauftragte, der ja öffentlich gerentet hat. Nein, ich habe mit dem telefoniert und ich habe es ihm persönlich am Telefon gesagt. Das beantwortet nicht meine Frage. Das kann man ja mitteilen. Wurde, oder ist das jetzt eine Einzelentscheidung eines Bundesvorstandes? Also wurde derjenige tatsächlich um eine Stellungnahme gebeten? Also es gibt ja das Prinzip des rechtlichen Gehörs. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht diskutieren, dass es das gibt. Wurde also ganz explizit, bevor das so entschieden worden ist im Bundesvorstand, derjenige das rechtliche Gehör gewährt und wurde dann aufgrund der Stellungnahme entschieden. Das wäre für mich interessant. Du möchtest jetzt wissen, ob eine Person X eine rechtliche Anhörung von uns bekommen hat oder was genau möchtest du jetzt wissen? Nochmal, Themenbeauftragten sind ja nicht irgendwelche Leute, sondern die stehen ja in der Öffentlichkeit. Wenn ich eine Themenbeauftragung entziehe, muss ich einen guten Grund haben. Das kann ja in dem Fall vorliegen, weiß ich nicht. Aber das Prinzip der Gewährung des rechtlichen Gehörs ist, dass ich denjenigen entsprechende Gelegenheit zur Stellungnahme gebe. Sind die Vorwürfe zum Beispiel, die man vorhält, sind die tatsächlich so? Gibt es da eine Gegendarstellung und dergleichen? Und erst dann, wenn das so bewertet worden ist, zur Entscheidung kommen. Das dann eigentlich auch innerhalb eines Bundesvorstandes und nicht eine Einzelentscheidung. Das ist ein ganz normales Verfahren. Das gibt es in unseren Gesellschaftskreisen schon seit vielen hundert Jahren. Also Bastian, das Recht auf rechtliches Gehör im Strafverfahren oder bei Ordnungsmaßnahmen ja völlig unbestritten. Aber im Zug einer Beauftragung, ich würde da die Analogie sehen, die Kündigung eines Mitarbeiters, der muss vorher auch nicht angehört werden, sondern wenn jemand Unsinn macht, dann wird er halt, also man kann ihn natürlich anhören oder es wäre auch sinnvoll, aber ich sehe da keinen Zwang dafür. Und wer auf Twitter wiederholt gegen die Bundespartei im allgemeinen Bundesvorstand im Besonderen rentet, ich glaube, der hat ohnehin schon mit uns entsprechend abgeschlossen. Da können wir uns das auch sparen. Na gut, da muss ich mal kurz erwidern, genau so ist es halt nicht bei Mitarbeiter, wenn du das Prinzip anwendest. Mitarbeiter muss natürlich angehört werden, dann gibt es eine Abmahnung und erst dann passiert was, kann dir so ein Arbeitsgericht gerne erklären, wenn du diese Analogie wählst. Wenn du dem Beauftragten zum Beispiel, wäre gar nicht so unsinnig oder weit weg zu weisen, als Mitarbeiter ansiehst, dann gehört es selbstverständlich vor Kündigung natürlich auch eine Anhörung, sonst geht eine Kündigung nicht durch, wissen wir alle, die wir Arbeitgeber sind. Dankeschön, aber es reicht mir schon vollkommen aus. Ich wollte das ja auch gerade mal ein wenig unterbrechen, weil wir, glaube ich, in eine Richtung gehen, die da nicht mehr zielführend ist. Das geht hier nicht um Arbeitnehmer, sondern um Themenbeauftragte. Und also um das abzuschließen, es war keine Einzelentscheidung und eine Anhörung, es ist keine Ordnungsmaßnahme. Dankeschön. Weitere Fragen? Cola. Ich so. Danke, ihr nehmt meine Interessen wahr und diese Arbeit könnte ich nicht leisten. Ganz herzlichen Dank, dass ihr das für mich tut. Vielen Dank für deinen Dank. Dankeschön. Mit Josi. Ich wollte noch mal nachfragen, gibt es das irgendwie bei der Piratenpartei irgendetwas mit einem AG oder einer Arbeitsgruppe, die alle AGs, wenn die Schulungshilfe, wie man überhaupt ein AG, wie das verbesserungsmöglich, wir haben viele AGs, aber ich habe das Gefühl, dass die einfach nichts das Wissen haben, dass die das wirklich erfolgreich machen können. Vielleicht könnten die, ich frage eben in andere AGs, auf die so, was machen die anders, das besser ist. Ne? Das ist immer eine schwierige Frage. Vielleicht wäre es vielleicht gut, da in Diskussion zu gehen, dass wir andere AGs die Chance haben, sich zu verbessern. Ne? Die Struktur entwickelt generell, wonach sich jeder halten könnte. Da werfe ich einfach mal ein, es gibt die entsprechenden Koordinatoren der Arbeitsgemeinschaften, die, und da wäre jetzt Bastian wieder, glaube ich, am Zuge, sich entsprechend auch über das Mumble vernetzen, wo entsprechende Informationen auch von A nach B fließen können. Ansonsten würde ich Bastian bitten, das zu ergänzen. Kann ich, dass der Wortbeinteil jetzt abgezählt wird? Nein, es gibt eine Koordinatorenkonferenz. Wir haben auch eine Liste, du kannst das ganz einfacher finden mit www.koordinatorenkonferenz.de. Dann findest du unser Wiki und dann kannst du einfach bei der nächsten Sitzung aufschlagen oder einfach eine Frage über die Liste stellen. Wir helfen da gerne. Mick Josi, wäre deine Frage damit soweit beantwortet? Gut, weil ich habe nur ein How-to-do AG gesucht und nichts gefunden. Okay, aber ich denke mal, auch da wird der Bastian oder beziehungsweise die Koordinatoren dann entsprechend gerne zur Hilfe kommen. Weitere Fragen? Gut, ich sehe, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Halt, Thomas Blechschmidt, bitteschön. Ja, ich hatte eine Frage zu einer Veröffentlichung, die es heute gegeben hat von einer Universität oder Fachhochschule in Dresden mit einem Professor. Die haben PEGIDA-Teilnehmer befragt und dann Ergebnisse und Motivationen da rausgefiltert, rausgearbeitet in einem empirischen Frageverfahren, das offenbar ganz, ganz ordentlich geführt war. Habt ihr das zur Kenntnis genommen? Habt ihr euch Gedanken dazu gemacht, was wir daraus lernen können und habt ihr diskutiert drüber? Ich kann für meinen Teil sagen, ich habe davon gehört, ich habe es auch zur Kenntnis genommen. Ich habe allerdings auch zur Kenntnis genommen, dass von den Angeschriebenen relativ wenig nur eine Rückmeldung gegeben haben. Zu einer Diskussion ist es im Bundesvorstand zu dem Thema bislang noch nicht gekommen. Weitere Anmerkungen dazu? Ja, ich habe es auch zur Kenntnis genommen. Ich habe mir auch auf der Internetseite der TU Dresden mal irgendwie die Details dazu vorgenommen. Aber aufgrund der Kürze der Zeit seit Veröffentlichung haben wir im WOFO natürlich noch nicht intensiv darüber diskutiert. Gut, nochmal die Frage, gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich diesen Solzken, Entschuldigung. Ich hätte mal eine Frage an Thomas. Ich weiß, dass diese, ich finde es gerade nicht den Link, ich weiß, dass diese Studie auch ziemlich kritisiert wurde und ich hörte, auseinandergenommen wurde. Was ich zu der Befragung gehört habe, erschien mir zumindest fragwürdig, weiß ich. Kannst du mir einen Link geben, erstmal zu der Studie, und ist die Vorgehensweise dort auch der Analyse dezidiert beschrieben, wie sie vorgegangen sind? Wir können das aber auch gleich bilateral nochmal klären, müssen wir jetzt auch noch hier machen. Ich habe einen Link reingestellt. Dankeschön. Ich hatte gestern auch geklickt, habe ja in Deutschland von dem Beitrag dazu gehört, allerdings selber noch nicht weiter gelesen. Im Zweifelsfall findet man den Link auf Hefe. Okay, auf jeden Fall ein Thema, was wir mit Sicherheit noch besprechen werden, auch im Bundesvorstand. Ansonsten nehme ich mir mal die Freiheit, hier gerade darauf hinzuweisen, dass in den verschiedensten Städten doch immer wieder Ableger von Pegida aufkommen, in kleinerer Form und in größerer Form, Gott sei Dank, die entsprechenden Gegendemonstrationen. Wenn ihr Zeit habt, nehmt bitte daran teil. Ansonsten, Thomas ist nochmal am Mikro. Thomas Blechschmidt, bitte. Ich wollte nur sagen, ich suche mal. Okay, dankeschön. Gut, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr an den Bundesvorstand sind oder auch Anmerkungen, es müssen, wie wir das vorhin schon einmal bemerkt haben, nicht unbedingt Fragen sein, dann wären wir, glaube ich, soweit durch mit dieser Bundesvorstandssitzung. Haben wir die nächste Sitzung festgelegt? In 14 Tagen, wir bleiben im Rhythmus. War dann Top 2 im Pad. Okay, ah ja, jetzt sehe ich, sorry. Ich musste da immer. Das ist der 29. Januar 2015, 20 Uhr wieder hier im Mumble. Dann darf ich mich bei allen Zuhörern bedanken, dass ihr da wart, dass ihr teilgenommen habt, dass ihr Interesse daran habt. Nochmal das Dankeschön an alle diejenigen, die jetzt in Hamburg aktiv sind und Plakate kleben. Ich packe jetzt Koffer. Der Sekor ist jetzt auf dem Weg nach Hause hoffentlich. Der war in Berlin, auf dem Weg jetzt zurück nach Neumarkt. Den treffe ich dann morgen Abend hoffentlich in Prag. Ich freue mich drauf, nicht nur den Sekor zu treffen, sondern auch den Bastian und auch viele, viele andere. Und ja, wie gesagt, ein Becherowka geht auf meine Liste. Vielen, vielen Dank dafür. Gabriele, vielen, vielen Dank fürs Protokoll. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und die Sitzung ist damit geschlossen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.